Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 31, 2018, Episode 581. Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Tja, gut gemeint, aber das No Man's Sky Next Update war ein Desaster. Ja, weiß nicht, also ich habe erst kurz vorher erfahren, vom Mo übrigens, ja, dass da so ein Update bevorsteht und von daher hatte ich eigentlich jetzt nicht so große Erwartungen, ja. Es sollte eben jetzt diesen Multiplayer-Part mit eingebaut werden, was ja an sich eine große Sache ist. Ja, ein Spiel, das vorher eigentlich Singleplayer ist, dann auf einmal Multiplayer wird, das ist schon eine große Geschichte, ganz klar. Und es sollten da dann auch viel mehr Variationen geben von der Oberfläche, ja, beziehungsweise von den Tieren, die dort leben und. Also ein großes Update sozusagen. Ja, und dann hat man das mal installiert und siehe da. Multiplayer, neue Variationen, wobei die haben sich noch in Grenzen gehalten. Ja, dennoch ist die Aufwertung von, also dahingehend schon gelungen. Ja. Nur das Problem ist, dass es Bugs und Fehler an allen Ecken und Enden hat. Und vor allem als Konsolenspieler ist man nicht gewöhnt, dass das Spiel alle Nase lang abstürzt. Und zwar nicht nur, was weiß ich, einmal vielleicht in ein paar Wochen, sondern so eine Spielesitzung von 5-6 Stunden ist das 4-5 Mal abgestürzt. Noch schlimmer, bei einem Absturz war es so, dass man da zurückgesetzt wurde, obwohl zwischendurch gespeichert wurde, an einen Punkt, der also fast schon, also kurz nach dem Update war. Das geht gar nicht. Also da hat man etliche Stunden Spiel verloren und das Spiel lebt ja nur davon im Prinzip, ja, dass es immer weitergeht, ja, und man neue Sachen erforscht, entdeckt und so weiter und so weiter. Und das geht nun mal eben nicht. Ja, da waren wir uns schnell drüber einig, dass es so nicht weitergeht ohne Update und es macht da keinen Sinn, da zu spielen. Dann kam das Update sogar, ich glaube, nächsten Tag war das, ja. Und da hat man natürlich dann erwartet, dass diese Bugs weg sind, aber sie waren eben nicht weg. Die Abstürze blieben bei vielen Nutzern gleich. Häufig, bei einigen wurde es sogar noch schlimmer. Und wir reden hier von der Konsole, also von der PlayStation 4 und nicht etwa vom PC. Da mag man das zwar gewohnt sein, dass ein Spiel eben halt mal abstürzt. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Beispiel Absturz bei Battlefield 4 hatte. Ja, und bei eigentlich allen anderen Spielen, die ich gespielt habe, auch. Ja, gut. Aber auf einer Konsole, da erwartet man, dass das Spiel läuft. Komplett läuft, solange man spielt und wenn das 12 Stunden sind, ohne Absturz. Ja, das ist einfach eine Voraussetzung. Und was hier geboten wird, ist selbst für PC-Verhältnisse schon nicht mehr tragbar. Ja, gut, dann hat sich dann eben auch rausgestellt beim weiteren Spielen, dass es im Prinzip diese Artenvielfalt, doch sehr begrenzt ist. Es gibt zwar neue Möglichkeiten, aber diese sind auch wieder sehr, sehr schnell begrenzt. Wenn ich also in verschiedenen Sonnensystemen dort herumgeflogen bin, dann haben sich Kreaturen doch sehr, sehr, sehr geglichen und eben nicht, wie versprochen, grundsätzlich verschieden sind. Ja. Genau wie die Pflanzen, Mineralien und alles Mögliche. Also das ist, nicht so, wie es dann letztendlich versprochen wurde. Oh. Im Prinzip hat also dieses Update, und das ist eigentlich genau das Desaströse daran, das vorher funktionierende Spiel ja kaputt gemacht. Also wenn man das vorher gespielt hatte und sagte, okay, also ich gebe mich damit zufrieden, online mit anderen Spielen interessiert mich nicht und ich erforsche da jetzt schon seit 38 Stunden oder ja, also reine Spielzeit, eben die Umgebung, manche Leute haben da sicherlich hunderte von Stunden investiert. Und dann kommt so ein Update und jetzt wird das Spiel praktisch unspielbar. Und dann, ja, dann hat man selbst die noch vergrault, die eigentlich mit dem Spiel zufrieden waren. Es gab ja da große Diskussionen, Kontroversen mit No Man's Sky. Es gab aber auch Leute, die waren damit so zufrieden, wie es war mit dem Spiel. Und die haben jetzt gerade dieses Spiel kaputt gemacht bekommen. Das ist jetzt ein ich möchte nicht sagen ein anderes Spiel, aber es ist jetzt ein Spiel, das eben technisch nicht mehr richtig funktioniert. Die Abstürze sind immens. Und für die Leute, die vorher zufrieden waren, bringt es eigentlich auch nichts mehr groß Neues. Und da ist es schon ziemlich traurig. Und ich würde mal sagen, damit ist das Kapitel No Man's Sky wohl auch endgültig erledigt. Ich hoffe wenigstens, dass noch ein Update herauskommt, damit man es wieder so spielen kann wie vorher. Das bedeutet also mit so in Anführungszeichen wenigen Abstürzen, also keine Abstürze wie vorher. Vorher war es nämlich zumindest mal ein stabiles Spiel. Ja. Und dann hat man zumindest hier nichts Negatives bekommen. Ansonsten, ja, muss ich jetzt erstmal warten. Denn so kann ich das nicht spielen und will das natürlich auch nicht spielen. Da ist mir das Risiko viel zu groß, dass dann das, was ich zum Beispiel in einer 5-6 Stunden Sitzung hier gespielt habe, dass es dann einfach weg ist. Das geht natürlich nicht. Und deswegen, ja, erstmal das Spiel in nomine patrie, ja, also das ist weg. Jetzt erstmal warten wir mal, ob es wieder kommen kann. Und ja gut, für die Kritiker ist eigentlich damit dieses Spiel eh erledigt, ja, was ich eigentlich recht schade finde. Ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die vorher sehr zufrieden waren mit dem Spiel. Ich habe das gern gespielt, so wie es früher war, ja, mit der Version, ich glaube, 1.5.0, ja. Das war, nein, nicht 1.5.0, 1.3.8 oder sowas war das, glaube ich, ja, vor. 1.5.0 ist, glaube ich, das No Man's Sky Next eben, ja. Und das hat eigentlich schon Spaß gemacht, ja. Und jetzt ist es kaputt, das Spiel. Sehr, sehr schade. Also falls ihr noch die alte Version habt und ich kann euch dann nur empfehlen, jetzt kein Update zu machen, ja, sondern das erstmal zu lassen, wenn euch das Spiel so gefallen hat und vielleicht zu warten, bis dann doch noch ein Bugfix-Update rauskommt, das auch wirklich ein Bugfix-Update ist. Das, was danach gereicht wurde, reicht jedenfalls für die meisten offenbar nicht. Tja, jetzt komme ich mal zu was ganz anderem, ja, und zwar Stars wenden sich von Social-Media-Accounts ab. Ja, auch, aber nicht nur Twitter, Instagram sind davon betroffen, auch Facebook. Den Leuten, diesen Vips, denen reicht das jetzt langsam. Und es ist schön zu sehen, dass jetzt auch die Vips genau dieses verfolgen, was ich auch gemacht habe, schon vor einigen Monaten. Habe ich ja meine Aktivitäten auf Social Networks eigentlich eingestellt. Es gibt nur noch Auto-Postings, also automatische Postings von meinen Beiträgen in meinen Blogs. Hin und wieder, wenn es nicht anders geht, antworte ich auch mal als Kommentar auf einen Artikel dort, wenn zum Beispiel derjenige in seinem Blog keine Kommentarfunktion aktiviert hat. Aber ansonsten war es das. Ich lese auch keine Benachrichtigungen mehr über die Social Networks, denn ich bin relativ schnell dann, seit das Ganze angefangen hat mit der Zensur in diesen Netzwerken, da komme ich auch gleich nochmal dazu, bin ich eigentlich schnell auf den Trichter gekommen, dass es reine Zeitverschwendung ist. Ja, das habe ich früher nie so gesehen, weil früher war wirklich, fand ich Twitter und auch Google Plus vor allem eine Quelle von guten Informationen. Aber jetzt ist es eigentlich nur noch eine Trollwiese und zwar alle ausnahmslos. Woran das genau liegt, vermag ich natürlich nicht zu sagen. Fakt ist, ich habe keine Lust, meine Zeit damit zu verschwenden, einen Haufen Müll und Ergüsse von Idioten zu lesen, die fernab jeglicher Realität ja, sich auch noch aufhetzen lassen, nicht durch die Social Media Dinger, sondern durch die Berichterstattung auch, ja, in den klassischen Medien, auch da wird ja sehr viel gehetzt, ja, und diese Hetze trägt sich dann eben auch in diese überträgt sich auch in die Social Media Networks, beide Seiten machen da eine riesige Propagandaschlacht und die User gelten da eigentlich nur noch als Vieh und wehe, man hat die falsche Meinung, dann wird man sowieso diskriminiert, ja, in solchen Social Networks und von daher ist das Ganze ein großer Zirkus, der nichts mehr wert ist, denn interessante, verlässliche Informationen bekommt man dort noch weniger als früher. Früher hatte man allerdings so eine Art gesunden Menschenverstand ansetzen, nur heutzutage wird es ziemlich schwer, weil es heute eben gezielte Desinformationskampagnen gibt. Und es auch nicht mehr wie früher eben durchschaubar war, ja, okay, das kommt jetzt von einem renommierten Medienunternehmen, das muss stimmen, das kommt von irgendjemanden, das muss nicht stimmen, ja, das kann man heutzutage eben so nicht mehr sagen, weil es in manchen Sachen leider andersrum mittlerweile ist, aber das kann man dann eben auch nicht mehr auseinanderhalten und deswegen ist es sinnlos, sich weiter beriesen zu lassen mit diesem Gekotze der Menschheit, ja, die dort abgeht. Die Vips, die kommen jetzt auch da drauf, egal ob Ariana Grande oder Miley Cyrus, Michael Rooker und viele, viele andere, die haben jetzt die Schnauze voll und haben teilweise sogar ihre Accounts komplett leer gelöscht. Ja, zwar geben sie natürlich den Accountnamen nicht her, wäre auch sehr, sehr blöde und auch gefährlich. Es ist schon klar, dass man hier sagen kann, dass die Whips jetzt die Schnauze voll haben. Sehr, sehr verständlich auch. Aber dieser User-Rückgang ist nicht nur alleine durch diese Whips zu begründen, ja, sondern meiner Meinung nach auch mit der zunehmenden Zensur bei Facebook, YouTube übrigens auch und Twitter, ja, die eben munter weitergeht. Bei YouTube jetzt gerade wieder ein Fall gewesen, wieder neue gesperrte Videos von einem der Kanäle, die eigentlich relativ häufig angeguckt werden. Ja. Bei Facebook wurden sogar Accounts für eine Zeit lang gesperrt. Und dann werden eben so Begriffe wie Hate Speech geworfen, so, die man, ja, ich weiß nicht, mit welcher Rechtsgrundlage man die eben festmachen kann. Zum Beispiel in der deutschen Gesetzgebung gibt es eine ganz klare Definition. Naja, so klar ist er auch wieder nicht, gibt ja auch Gerichtsverhandlungen. Deswegen allerdings ist diese Definition weit, weit weg von vielen Sachen, die eben dann gesperrt werden. Ja. Und es ist im Prinzip zu dem gekommen, was ich auch, wovor ich immer wieder gewarnt habe, dass sich einzelne Staaten halt durchsetzen können und selbst bestimmen können, was ist Hetze, was nicht. Nicht nur Staaten, sondern auch Organisationen. Und im Prinzip ist die Kontrolle vom Gesetzgeber und die Feststellung vom Gesetzgeber, was ist strafbar, was nicht, was darf man also äußern und was nicht, wird jetzt nicht mehr von dem Gesetzestext bestimmt, die freie Meinungsäußerung, sondern von Firmen wie eben Facebook, Google und Twitter. Ja, und das ist natürlich eine traurige Geschichte. Entsprechend sind auch Leute dann eben hier nicht mehr bereit, weiter dort aktiv zu sein, ähnlich wie es bei mir der Fall war, und hören dann eben auf, diese Sachen zu nutzen. Das ist auch vernünftig, ja, dann schon eher ein eigenes Blog aufziehen oder ähnliches. In manchen Ländern kann man das sogar noch, ohne mit einem Bein im Knast zu stehen. Länder, die zum Beispiel keine DSGVO haben. Ne? auf jeden Fall hat man da schon mal die Möglichkeit, mehr zu äußern. Klar ist natürlich die Frage nach der Verbreitung. Das habe ich ja auch früher immer wieder gesagt. Das Problem ist, man kann alles schreiben, was man will. Aber das nützt einem nichts, wenn es nicht gelesen wird, also wenn es nicht verbreitet wird. Und wenn man einfach die Welt erreichen will, ja, und tut dann irgendwo irgendwas schreiben und dann sehen das 10 Leute, das war's dann, Ende. Und da braucht man ja dann wieder die Social Networks im Prinzip, um diese Links zu verbreiten zu dem Artikel, damit das überhaupt bekannt wird. Und da seht ihr, wo das Problem liegt, ja. Dennoch, manchmal geht es eben nicht nur darum, möglichst häufig gelesen zu werden, sondern auch manchmal darum, dass man einfach seiner Meinung auch Nachdruck verleihen kann, indem man sie veröffentlicht. Dann halt hoffen, dass sie vielleicht doch noch irgendwie publik gemacht wird, also zugänglich gemacht wird der breiten Masse, ja, durch Verlinkung oder Ähnliches. Ja. Gut, die Twitter-Aktie ist auch im Tiefflug wegen den schwachen Nutzerzahlen, Rückgang der Nutzerzahlen, so ganz... schuldlos ist Twitter da natürlich nicht, ganz klar. Die haben ja lange nichts getan. Jetzt diese sogenannten Fake-Accounts, wie viel wirklich dann Fake sind und wir einfach nur die falsche Meinung haben, weiß man nicht, kann man nicht überprüfen groß. Ja. Da muss ich dann schon sagen, so eine große Anzahl von Konten jetzt zu sperren, ist natürlich auch ein klares Zeichen an die Aktionäre, hier zu sagen, okay, also mit Twitter ist es bald vorbei, ne? Ist natürlich nicht der Fall, aber die Angst ist natürlich da, dass Twitter von dem einst mal scheinbar wichtigen Medium auf einmal zu einem unwichtigen Medium wird, weil eben die Nutzerzahlen oder die Aktion darauf hindeuten, dass Twitter vorher eigentlich nur eine Spam-Schleuder war, ja, und jetzt das eben festgestellt wird. Entsprechend sind die Nutzerzahlen tatsächlich um 20% gefallen, ja. Nein, Entschuldigung, Quatsch, jetzt bin ich hier bei verrutscht, hier mit dem Aktienkurs. Also die Facebook-Aktie ist am Donnerstag, am letzten Donnerstag um 19% abgestürzt. Das ist schon ziemlich viel. Twitter mit 20% ebenfalls deutlich nach unten gehauen. Damit ist es klar, dass hier massive Probleme auf Twitter zukommen werden. Jack Dorsey hat dann in einem Statement, glaube gestern oder vorgestern war es, hier gesagt, ja, sie müssen sich halt neue Sachen überlegen, ja, neue Funktionen und bla bla bla. Vielleicht sollte man einfach mal aufhören, aktiv Zensur zu betreiben und für die Meinungsfreiheit der User kämpfen. Das wäre ein gutes Signal. Dann kämen auch wieder mehr Nutzer auf die Plattform, die eben Wert legen auf freie Meinungsäußerung, nicht nur in ihrer Filterbubble gefangen werden, die man sich übrigens selbst auferlegt. Das ist keine elektronische Filterbubble, das ist eine reale Filterbubble. Genau deswegen, weil man anderen verbietet, deren Meinungen vielleicht hanebüchen sind, diese zu äußern. Das verschließt den Blick auch vor die reale Welt, vor der realen Welt. Denn das sind Menschen, ja, und schon alleine zu wissen, wie viele Menschen solche hanebüchenen Vorstellungen von manchen Sachen haben, hilft auch, die Gesellschaft besser zu verstehen. Ja? Denn es ist nun mal Fakt, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die absurde Sachen glauben. Ja? Ich glaube, sogar die Mehrheit der Menschheit glaubt an irgendetwas Absurden, wie zum Beispiel ein Gott oder Ähnliches. Ja? Aber seht ihr, für diese Menschen ist es nicht absurd, für die Menschen ist es Realität. Realität. Und die muss man respektieren. Die muss man auch akzeptieren können. Ja, und die kann man nicht einfach ausradieren. Ja, dann würden sich diese Menschen eben benachteiligt fühlen, zu Recht benachteiligt fühlen und nicht verstanden fühlen und unbeachtet fühlen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, denn Man muss sich eines klar machen. Fast jeder Mensch glaubt an etwas, was vollkommener Unsinn ist. Ja, auch du. Genau. Und trotzdem müssen wir alle miteinander auskommen. Es gibt eben nicht nur Albert Einsteins auf der Welt, sondern es gibt eben auch Leute, die sich auf die, naja, sagen wir mal, simpleren Sachen des Alltags beschränken. Heißt aber nicht, dass die keine Meinung haben zu komplizierten Sachen des Alltags. Security Keys sind zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja. Eigentlich sollte es Phishing nicht geben. Das dürfte es nicht geben, weil wenn man aufpasst, kann es kein Phishing geben. Ja. Dann wäre das Problem ja gelöst. In der Tat ist es allerdings so, dass selbst bei Google Mitarbeiter arbeiten, die abgefischt werden, deren Daten eben durch Phishing preisgegeben werden. Und da konnten sich dann in der Vergangenheit, zum Glück immer sehr, sehr beschränkt, nicht befugte Zugriff erstehlen, um eben in die Systeme einzudringen. Und seit diese Security Keys, speziell die YubiKeys, verwendet werden bei Google-Mitarbeitern, gab es keinen einzigen Phishing-Fall mehr. Und das Problem ist, man nimmt es einfach als Ersatz für das Passwort, beziehungsweise als Ersatz für die Two-Factor-Authentification und damit, je nachdem, was für ein System man hat, und damit ist man recht sicher, denn die Passwörter, die hier, also im Prinzip, ja, dieses Hardware-Passwort in Anführungszeichen, ja, ich will es jetzt nicht näher erläutern, das bräuchte man eine Sendung alleine dafür, ja. Die sind so, so sicher, also da müsste man halbe Bücher abtippen als Passwortlänge. Ja, und damit hat man natürlich auch einen großen Vorteil, zum Beispiel bei der Eingabe der Passwörter ist es nicht mehr möglich, die Tasteneingaben abzuschöpfen. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Keylogger beispielsweise sind da dann nicht mehr sag ich mal, irgendwie gewinnbringend, ja, sondern da wird ja kein Schlüssel mehr über die Tastatur eingegeben, sondern der befindet sich eben auf diesem Hardware-Teil. Diese Hardware-Teile haben dann auch beispielsweise NFC-Chips drin, die besseren, dass man das auch am Smartphone machen kann, weil das ist ja für die meisten Leute heutzutage das erste und einzige Gerät, das sie benutzen, ja, und wenn da dann zum Beispiel nur der USB-Anschluss vorhanden wäre, aber kein NFC, wäre das relativ sinnlos für das Smartphone. Ja, und damit lockt man sich dann quasi ein, und das hat eben den Vorteil, dass man dann zum Beispiel nicht mehr über verschiedene Seiten da angeloggt werden kann, dass man dort sein Passwort eingibt, Seiten, die eben so ähnlich aussehen wie die Originalseite, sondern die werden dann einfach nicht aktiv mit diesem Schlüssel, und dann ist man eben abgesichert durch Phishing-Attacken. Es ist auch noch natürlich eine deutliche Verbesserung in der Sicherheit, was eben die Passwortstärke betrifft und. Und jetzt hat Google auch einen eigenen Key in der Entwicklung, also die YubiKeys waren eben sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass eben Google jetzt was Eigenes machen möchte, den sogenannten Titan Security Key, den gibt es einmal als Bluetooth-Version und einmal als USB mit NFC-Funktion. Es wird schon von Sicherheitsfachleuten darauf hingewiesen, dass die Bluetooth-Version gar nicht so sicher sein kann wie die USB-NFC-Version, definitiv. Da würde ich auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass das Bluetooth genauso sicher sein kann. Ja. Diese Titan-Keys sollen dann zwischen 20 und 30 Euro kosten, je nachdem. Und dann auch wohl bald verfügbar sein. Bald in Anführungszeichen. Und vor allem auch wo, den USA sicherlich zuerst. Die YubiKeys gibt es übrigens auch bei uns. Die kann man auch schon zum Beispiel für Google benutzen. Ja. Die Frage ist, sollte man warten auf den Titan Security Key oder sollte man sich jetzt einen YubiKey kaufen? Es gibt da verschiedene, da muss man aufpassen, am besten mal auf der YubiKey Webseite vorbeigucken, da kann man sich schnell durch Beantworten von verschiedenen Fragen den richtigen auswählen lassen. Das Problem wird hauptsächlich sein, dass der Preis für die gleichen Sicherheitsmerkmale wie zum Beispiel bei diesem Titan Security Key mit NFC wesentlich höher ausfallen werden. Und von daher ist es eher die Frage, ob man jetzt halt eben mehr Geld ausgeben will oder ob man noch warten will. Allerdings schön ist auch, dass es bei diesen YubiKeys auch Zusatzfunktionen geben kann, wie beispielsweise mehr Speicher etc., also quasi auch wie ein USB-Stick im Prinzip, und wie gesagt, die gibt es in allen möglichen Variationen, sodass man dann sagen kann, okay, ich habe kein NFC-Gerät, das soll nur in meinem Laptop benutzt werden, fertig, ja. Dann kann man eben auch ein ganz anderes, günstigeres Teil kaufen, ja, und dann eben das dort nutzen. Gut, also die Security Keys sind endlich im Kommen, dank Google. Vielleicht sollte die EU jetzt eine Prämie zahlen an Google, nachdem sie auch Strafen verhängt, ne? Denn die bringen immer wieder die Sicherheitstechnik fast jedes Jahr weiter nach vorne. Das gesamte Netzwerk wird sicherer dadurch, und da könnte die EU-Kommission ja auch mal was springen lassen, statt immer nur zu bestrafen. Ne? Ja, ja. Ja, Spielevideos und Rundfunklizenz ist ja regelmäßig ein Aufreger. Vielleicht kommt jetzt bald eine Besserung in diesem Bereich, denn es wird an einem Medienstaatsvertrag gearbeitet. Und da sollen also die Leute, die Ingame-Videos anbieten, live eben von dieser Rundfunkpflicht befreit werden. Allerdings geht es dann nur um Spiele. Keine Ahnung, da war wohl die Spielerlobby aktiv. Ja. Allerdings gibt es noch mögliche Ausnahmen, die finde ich eigentlich noch viel, viel interessanter. Es wird hier von einem Bagatellrundfunk gesprochen. Ja. Und besonders wichtig finde ich auch, dass auch andere Rundfunkprogramme darunter fallen, die weniger als 5000 Nutzern zeitgleich Empfang bieten, ja, und die im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zuschauer erreichen, ja. Das sind natürlich wieder die Plattformen gefragt. Also da hoffe ich, dass YouTube einfach die Möglichkeit bietet, zu sagen, okay, maximal 4.999 Leute können die Livestreams gleichzeitig sehen. Damit kann ich leben. Ja, ganz einfach. So. Dann ist man auf der sicheren Seite und kann Livestreams machen, wie man nur möchte. Also das heißt nicht nur Spieleübertragung, sondern allgemein. Das für die Spieleübertragung, das sollte, da gibt es dann eben eine Ausnahme, da spielen die Anzahl der Nutzer, die zugucken können, keine Rolle mehr. Also da könnt ihr auch dann 50.000 Leute zugucken haben, ja, und da müsst ihr trotzdem noch keine Rundfunklizenz beantragen. Für alle anderen gilt eben die Regelung mit diesen 5.000. Aber wie gesagt, damit kann ich leben. 5.000 Nutzer sollten die mal machen. Und bei YouTube so eine Checkbox-Live-Übertragung nur bis 5.000 Nutzer oder 4.999 und damit fertig. Ja, das wäre doch was. Gut, nächster Punkt, habe ich gelesen, Cookie-Warnung ist nerviger als die Cookies selbst, jeder zweite fühlt sich in Deutschland bereits genervt von diesen Cookie-Warnungen, ja, die ja jetzt nach der DSGVO also Pflicht sind, sofern irgendwelche Cookies gesetzt werden, ja. Dieser Cookie-Hype ist unglaublich. Angestoßen wurde er übrigens damals vom Wall Street Journal. Also hier kann man auch wieder diesem Blatt, dieser Redaktion dort verdanken, dass wir jetzt so einen Dreck haben hier. Ja. Meiner Meinung nach ist es unglaubliche Hexenjagd. Und das schränkt die Benutzerfreundlichkeit des Internet massiv ein. Das sieht man jetzt auch hier. Wie gesagt, sehr viele Leute würden lieber sich der Gefahr aussetzen, getrackt zu werden, als ständig mit dieser Cookie-Warnung genervt zu werden. Ja? Wobei, man muss auch sagen, die Gefahr an sich könnte auch eingeschränkt werden über eben gesetzliche Vorgaben, beispielsweise was das Tracking betrifft. Stattdessen hat man sich eben um andere Wege bemüht und jetzt haben wir eben dieses ganze Tohuwabohu, aber da habe ich sowieso schon drüber gesprochen, da ist alles drüber gesagt, über die Dummheit der EU, die dieses eingeführt hat. Aber gut, naja, was soll's. Wir haben ja in letzter Zeit auch was Gutes gemacht, habe ich ja auch gesagt, ne? EU und Japan, Handelsabkommen, da freue ich mich schon sehr drauf. Bin mal gespannt, wie das da wird dann mit dem mit diesen elektronischen Sachen. Die Japaner haben auch sehr hohe Sicherheitsstandards, aber ich glaube, bei jeder Seite, die man aufruft, eine Cookie-Warnung, die musste selbst dort nicht gemacht werden. Mal gucken, wie das dann wird. Vielleicht gehen das ja wieder weg, das wäre ja nicht schlecht, oder? WLAN-Störerhaftung ist vom Bundesgerichtshof weitgehend aufgehoben worden. Auch das ist eine gute Nachricht ja mal. Denn damit heißt es, dass Anbieter von freien Hotspots, also von jedem zugänglichen Hotspots, wesentlich weniger Verantwortung zukommen. Und das bedeutet auch hier, dass man vielleicht die Chance hat, dass man nicht Checkboxen anklicken muss, damit das Smartphone sich verbinden kann mit dem offenen Netzwerk. Ja, somit ist natürlich keine vernünftige Nutzung möglich, wenn man sich bei jedem Hinz und Kunst offene Netzwerk sich einverstanden erklären muss für irgendwas, was man dann eigentlich erstmal durchlesen sollte, ne, die Bedingungen. Man weiß ja nicht, was da drin steht. Da steht vielleicht drin, die dürfen alle Daten abzapfen, ja, was übertragen wird über ihr Netzwerk. Und wenn man da einfach so einwilligt, dann ja, sieht man schon mal alt aus, zumindest in einigen Ländern. Also Es ist alles ein riesen Mist wieder bisher gewesen. Jetzt wird da ein bisschen das entschärft. Allerdings gibt es ein paar neue Fragen, die da auftauchen, denn was eben hier streitbar ist, hat der BGH jetzt Filterungen erlaubt generell oder nicht? Das ist jetzt die Frage, wo man noch nicht 100% weiß, wie man darauf antworten soll. Ja. Jedenfalls dürfen Sperrmaßnahmen wohl erhoben werden, zum Beispiel, wenn eben jemand, der oder wenn jetzt über das Netzwerk eine Urheberrechtsverletzung begangen wird, dann darf zum Beispiel auch der Bereich gesperrt werden, der das eben nicht mehr ermöglicht oder soll gesperrt werden. Das wird sich dann eben zeigen, ja, wie das dann wieder vor Gericht eben entschieden wird. Dabei geht es unter anderem zum Beispiel um Schließen von Ports. Ja. Gut, müssen wir halt wie bei allem, wie bei der DSGVO, müssen wir einfach warten, wie sich das alles entwickelt. Ich habe noch einen schönen Artikel gefunden über den Amiga. Ich habe den mal verlinkt, denn man lernt nie aus und ich denke, da werden viele auch überrascht sein. Hier werden zum Beispiel ein paar Sachen nochmal erwähnt, wo vielleicht so im Allgemeinen etwas untergegangen sind. Ja, ganz lustige Sachen. Ja, wer zum Beispiel ein Monkey Island Fan ist, ja, der kennt ja den skurrilen Namen Guybrush Threepwood. Ja, Guybrush. Und wie der Name entstanden ist und dass der Amiga bei Deluxe mit Deluxe Paint dafür verantwortlich ist, indem die Figur entworfen wurde, der kann das zum Beispiel in dem Artikel nachlesen, wie das passiert ist. Ja, damit komme ich zum lustigen Video der Woche, ja, in den Himmel fallen. Gefällt mir nicht, dass das ein Werbevideo ist, aber das ist so schön gemacht, ja, und passt so gut zu den komischen Ängsten, die die Menschheit hat, vor allem immer wieder, wenn es um Technik geht oder so, ja, aber auch um diese Sachen hier mit No Man's Sky, ja, da fällt einem eigentlich der Himmel auf den Kopf, ja, aber ja, man könnte es auch anders darum beschreiben, ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, in den Himmel fallen, das Video wirkt es sehr schön. Falls ihr leidet unter einer, wie heißt das nochmal, unter einer Kasadastraphobie. Ja, Kasadastraphobie. Kasadastraphobie. Ach Gott, was ein Name. Also wenn ihr darunter leidet, dann guckt euch das Video am besten nicht an. Sonst könnt ihr vielleicht ein paar Tage nicht mehr vernünftig schlafen. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr das alles loswerden. Dort entweder in den Kommentaren zum Video oder im Diskussionsforum bei YouTube. Gibt es ja speziell extra so einen Reiter Diskussion. Nicht schlecht. Und ja, die Links und Informationen findet ihr ebenfalls dort. Ja, und dann bleibt mir nur noch euch zu danken fürs Zuhören. Schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.